Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Meine Damen und Herren, die Elite, Folge 446 mit dem Zeilenende und dem Aushilfs-Jedi. Willkommen, Glück auf, Hallöchen. Wunderschönen guten, was auch immer. Ich bin das Zeilenende, ja, ich dachte, das da ist der Aushilfs-Jedi. Leg los. Ich dachte, ich erwähne mal die Nummer. Wir sind jetzt bei 4, 4, 6. Das heißt auf Deutsch, es ist bald 4, 5, 0. Wir sind bald bei Folge 450. Hat das irgendwie eine besondere Bedeutung, dass wir jetzt Folge 4, 4, 6 haben? Oder geht es dir einfach nur um die Nähe zur Folge 450? Es geht mir einfach nur um die Nähe zur Folge 450. Ah, okay. Denn Folge 4, 4, 4 ist ja auch schon durch, quasi. Sehe ich das richtig, dass wir Folge 444 der EM gewidmet haben? Nein, Folge 444 haben wir nicht der EM gewidmet. Dann ist gut. Dann bin ich gespannt. Es ist schön, dass ich vor meinem geistigen Auge, dass du vor deinem geistigen Auge nicht hast, welche Folge das eigentlich ist. Wann diese Folge, die wir jetzt aufnehmen, eigentlich veröffentlicht werden wird. Ich weiß, welche Folge ich zuletzt gehört habe und ich weiß, dass wir seitdem... dass hier die zweite Folge ist, die wir aufgenommen haben, aber ansonsten habe ich tatsächlich keine Vorstellung. Ich bin auch immer überrascht, wenn in meinem Podcatcher eine neue Folge von uns auftaucht, was das denn so ist und was ich da so erzählt habe. Ja, das liegt momentan daran, dass wir tatsächlich im Release-Zirkel ganz, ganz selten aktuelle Folgen so aufnehmen, dass sie auch am nächsten Tag direkt veröffentlicht werden. Ja, niemand war glücklicher als ich, dass Deutschland gegen Spanien aus der EM ausgeschieden ist. Damals, vor anderthalb Monaten oder so. Vor anderthalb Monaten, das hieß auf jeden Fall plötzlich, dass ich mein Kalender plötzlich viel stressfreier war. Ja. Stimmt, wir haben nicht über das Halbfinale, nicht über das Finale eigentlich gesprochen. Das macht auch nichts, das können wir vielleicht dann in der nächsten Folge machen, weil dann ist möglicherweise das Finale gespielt und dann hat das auch einen Nachrichtenwert. Anderthalb Monate später. Ja, was ist von der EM geblieben? Da können wir drüber sprechen, können nachschauen, ob immer noch nationalistische gröhende Horden durch Deutschland ziehen. Oder ob schon Wahlen in Ostdeutschland waren. Ja, also es finden sich da schon bestimmt Möglichkeiten. Ja, lass uns über die heutige Thematik sprechen. Ich hätte ein Thema... über das wir mal sprechen können. Und da bist natürlich du als großer Philosoph als allererstes mal mit Definitionen gefragt. Könntest du mir den Unterschied zwischen einem Geek und einem Nerd erklären? Nein. Okay, was ist denn ein Nerd? In meiner Wahrnehmung sind Nerd und Geek tatsächlich so ziemlich das Gleiche. Und Nerds sind einfach Menschen, die sich mit Themen in sehr großer Tiefe beschäftigen, die für den Otto-Normalverbraucher nicht interessant sind. Okay. Ja, also der große Unterschied, den viele machen, ist tatsächlich, dass Nerds sich eher mit intellektuellen und technischen Themen wie Wissenschaft, Technologie, Mathematik und so, ja, spezifischen Nischeninteressen beschäftigen, während die Geeks dann eher so tatsächlich unterhaltungsbezogen popkulturelle Themen wie Filme, Serien, Comics, Videospiele und Musik haben, also so. Das heißt, nach dieser Definition ist jeder, der an einer Hochschule in der Forschung arbeitet, ein Nerd. Ja, könnte man tatsächlich so sehen. Wenn du dann natürlich noch siehst, dass eigentlich, also die klassische Serie zum Thema Nerds ist ja eigentlich Big Bang Theory. Ja. Und wenn man da so sieht, welche Hobbys diese Jungs haben, dann ist die Schnittmenge zwischen Nerd sein und Geek sein durchaus treffend. Also viele Nerds sind wahrscheinlich auch Geeks in gewissen Bereichen, weil diese popkulturelle Beschäftigung mit Comics, Filmen, Serien und so weiter und so fort ja durchaus nahe an den wissensvermittelnden Themen ist. Also wenn du quasi viel Platz im Kopf hast, kannst du neben Wissenschaft auch viel Wissen über Comics ansammeln. Um es jetzt einfach mal so plakativ, klischeehaft auszudrücken. Ich war bislang immer der Meinung, wenn viel Platz im Kopf ist, dann ist nicht viel Nerdigkeit da drin, aber das ist ein anderes Thema. Und einer der größten Unterschiede für die meisten ist tatsächlich, der Nerd ist meistens manchmal sozialer, unbeholfener, während der Geek durchaus in seinem Freundeskreis von lauter anderen Leuten einfach nur derjenige ist, der sich mit einem Thema richtig, richtig, richtig gut auskennt. Und ja, also das sind so die klassischen Definitionen. Wie gesagt, die Grenzen sind fließend zwischen Nerd und Geek. Menschen, die diese Definition mit dieser Dimension Introversion aufgestellt haben, die waren noch nie auf einer Fachtagung von Wissenschaftlern zu einem Thema. Na, geht nicht um Introversion, sondern geht darum, dass man möglicherweise sozial unbeholfen gegenüber Nicht-Menschen im eigenen Spektrum ist. Sprich, sobald du außerhalb deiner Bubble bist, bist du möglicherweise mit sozialen Regeln, die dort herrschen, die außerhalb von deinem Umkreis herrschen, etwas unbeholfener möglicherweise. Was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe so manchmal das Gefühl, das hat was mit einer bewussten Entscheidung zu tun, weil diese Mehrheitswelt da draußen auch nicht wirklich schön ist. Und deshalb sollte man einfach jeden Kontakt mit ihr vermeiden. Also ich kann nur, wann immer ich über den Chaos Communication Kongress so Heimreiseberichte lese, bekomme ich immer nur diesen Clash of Culture irgendwie mit, wie quasi Leute sagen, ja, und dann traf ich wieder auf andere Menschen. So, als wäre der CCC irgendwie, also der Chaos Communication Kongress, irgendwie so der Hort der Glückseligkeit und alles außerhalb wäre dann auf einmal wieder Menschen. Es hat zumindest damit zu tun, dass du auf Menschen triffst, die deine Weltsicht teilen und du dich nicht mit guten Menschen beschäftigen muss, die einfach über viele Dinge nicht nachdenken. Das ist auch immer, wenn CSD vorbei ist, dann denke ich mir, scheiße, die Heteros sind wieder da. Es war so viel schöner ohne sie. Ja, ich meine, das Level von Nerdtum, Geektum heutzutage ist ja auch so ein Ding, du hast heute nicht mehr den klassischen, der ist 100% Nerd und der ist 100% Geek und sondern auch diese Videospiel-Kulturgeschichte hat ja in der Zwischenzeit sich so weit entwickelt, dass, ich meine, die Videospielbranche verdient mehr Geld als die Film- und die Musikbranche zusammen in der Zwischenzeit. Also streng genommen, das ist einfach ein anderes Anforderungsprofil an den Job des Nerds gibt. Also geben wir dem Ganzen noch 20 Jahre, dann darf er sich nicht mehr für Computerspiele interessieren, sondern muss sich für, sagen wir, Fußball interessieren oder so, weil plötzlich Fußball das Nischenphänomen ist und Computerspiele das Mainstream-Ding. Nee. Das Witzige ist ja, Musik hörst du ja auch und ich ja auch und Musik läuft ja auch im Radio, aber es gibt ja trotz allem Leute, die sich tiefergehend mit Popkultur beschäftigen, tiefergehend mit Musik beschäftigen, so richtige Schallplattensammler, so richtige Menschen, die sich so richtig tief in irgendein Musikthema reingraben, gibt's ja auch. Also es ist ja nicht so, dass du da irgendwie Musik hört irgendwie jeder, Videospiele spielt irgendwie jeder, aber es gibt halt dann doch Menschen, die sich tiefer reingraben in diese Themen. Weißt du, wie ich meine? Warst du mal im Kino? Kannst du jeden Menschen fragen und jeder wird sagen, ja klar, ich war schon mal im Kino, ich schaue immer einen Film oder eine Serie. Und in der Zwischenzeit dürfte es wahrscheinlich sogar das gängigste, normalste sein, dass Leute dir 1000 verschiedene Serienempfehlungen machen und dir vielleicht sogar 1000 Geschichten über Serien erzählen können. Aber der springende Punkt, dass dir jemand wirklich mal in die Tiefe gehend eine Serie offenbaren kann, so wirklich mit viel mehr Lore und viel mehr Hintergrundwissen und möglicherweise es wirklich schafft, dir alle, was sind es, 47 Spin-Offs von von Zombies unterwegs oder sowas, wie auch immer diese Serie jetzt insgesamt heißen mag, also Fear of the Walking Dead. Die Zombie-Serie halt. In diesem Augenblick ist gerade ein neues Spin-Off entstanden, 48 Spin-Offs, also so quasi die gesamte Welt, die gesamte Lore zusammenbringt und da möglicherweise auch viel tiefer gehend. Also ich meine, erinnerst du dich an das erste Mal, als du rausgefunden hast, wie Boba Fett heißt? Das ist, ich möchte ja nicht angeben, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass ich da irgendwie 10 Jahre alt oder so war. Das ist also sehr lange her. Das Witzige ist nämlich, du weißt nämlich bis zu dem Zeitpunkt, als Han Solo blind auf dieser Barke steht und Chewie ihm irgendwas zuruft und er sagt, was, Boba Fett? Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Typ immer nur Kopfgeldjäger genannt. Ja. Und danach wird er, glaube ich, auch nur noch Kopfgeldjäger genannt oder sonst irgendwas, aber an der Stelle wird er Boba Fett genannt. Bib Fortuna, der Hofschranz und Staatssekretär von Jabba dem Hutten. Der bekommt seinen Namen, glaube ich, nur im Expanded Universe. Wird, glaube ich, im gesamten Film nicht namentlich genannt. Er hat aber einen Namen, weil er in den Büchern genannt wird. Und darauf will ich raus. Also diese ganzen Figuren haben Namen. Und diese Namen haben sie vielleicht im Buch, vielleicht bekommen sie sie aber auch erst im Nachgang über die Lore. Und sich da quasi schon so tief reingraben, dass du diese Namen hast. Es gibt in Episode 5 Major Brand Durlin. Ja, okay, cool. Wie heißt General Riekan mit Vornamen Carlist? Ja, das sind all solche Sachen, wenn du quasi früher dich mit Star Wars so ein bisschen tiefergehend beschäftigt hast, hast du solche Vornamen und was weiß ich was gehabt. Die haben sich dann irgendwann... Ich muss so drüber schmunzeln, dass ich immer noch entsetzt bin, dass mein Freund, obwohl er durchaus auch Star Wars interessiert ist, meinte, als wir dann Andor zusammengeschaut haben, wer ist eigentlich diese Mon Mothma? Ich so, du kennst sie nicht, Episode 6, die Frau da? Wichtige Rebellführerin, die andere Prinzessin Leia. ja, vor allem die Präsidentin der neuen Republik. Genau, die dann natürlich hinten raus eine gewisse Rolle gespielt hat. Ja, genau. Also, wenn man dann mal Bücher gelesen hat. Oder im Grunde kannst du quasi sagen, im anderen Star-Wars-Universum, weil es ist ja jetzt quasi so dieses, ja, das ist nicht mehr kanonisch, aber es existiert noch ganz tief in irgendwelchen Büchern. Es ist ein sogenanntes Paralleluniversum. Genau, in dem zum Beispiel Thrawn zweifach existiert. Es gibt ihn sowohl im einen Universum als auch im anderen Universum quasi. Ja, und der Witz ist, dass er sich tatsächlich irgendwie ähnelt. Also Thrawn, ich habe so langsam die Theorie, dass wir sehen das ja in hier der Dings-Serie, das war die mit der Rothäutigen, ne? Ja, da taucht er ja auf, ne? Da machen sie ja diesen Sprung durch die Galaxien. Du meinst Ahsoka Tano, die genau. Serie Ahsoka, in der Data aus Star Trek sich blau anmalt und als Thrawn verkleidet. Ja, ja. Auf jeden Fall wird da ja irgendwie geklärt, dass die da, Achtung Spoiler, da wird irgendwie durch Galaxien gesprungen. Ich habe den Verdacht, dass Thrawn nicht nur durch Galaxien springt, sondern dass der auch durch Dimensionen springt und dass er derjenige ist, der einfach in je, dass er ist quasi Star Wars, er existiert einfach in jedem Kanon. Ja, man muss ja dazu sagen, Thrawn ist ja eine Figur, die entstand im Expand Universe. Genau. Und ist dann erst in den Kanon übernommen worden. Ich bin mal gespannt, ob Mara Jade, die aktuell ja eigentlich nur im Expand Universe existiert, irgendwann auch im Kanonischen irgendwo noch am auftauchen kann. Oder auftauchen wird, weil die sie wiederum kann eigentlich nicht. Weil sie ja quasi im Expand Universe dann irgendwann Luke Skywalker heiratet und mit ihm ein Kind gebärt. Ja, das ist ja auch das Interessante. Also diesen Ben Solo gab es ja auch im alten Expanded Universe. da gab es ja Daten, die Solos hatten Zwillinge, aber es gab auch noch diesen älteren, also den gab es ja schon und der ist auch von Luke ausgebildet worden. Das ist ja faszinierend, dass der es rüber geschafft hat, die beiden Zwillinge bislang nicht und auch, dass Mara Jade Skywalker nicht aufgetaucht ist. Nein, Ben Solo hieß im Expand Universe Anakin Solo. Bist du dir das sicher? Ja. Es gab drei Kinder, Jaina, Jaken und Anakin. Anakin stirbt ziemlich bescheuert. Jaina stirbt nicht. Und Jaken verfällt der dunklen Seite und wird dann, glaube ich, von Jaina gekillt in den in diesem 21-Buchreihe mit diesen Yutan Wong. Also, ich glaube, da stirbt Anakin relativ früh, da stirbt auch Chewbacca relativ früh. Er wird von einem Mond erschlagen. Das muss man sich auch mal vorstellen, er wird von einem Mond erschlagen werden. In dieser Yutan Wong-Geschichte sterben ganz, ganz viele. Ist aber auch 21 Bücher lang, diese Geschichte. Also, das ist schon richtig ein Wälzerwerk. Tatsächlich fand ich das ganz spannend, dass man gewisse Erzählstränge aus dem Expanded Universe, man hat sie dann halt geremixed, ich hatte das dann falsch in Erinnerung, aber ich wusste, dass einer von den Solo-Kindern halt tatsächlich der dunklen Seite der Macht verfällt, obwohl sie von Luke ausgebildet wurden. Das fand ich ganz interessant, dass sie das gemacht haben, obwohl sie ja gesagt haben, das ist alles irgendwie ganz streng getrennt und überhaupt. Ja, im Expand-Universe hat man ja dann irgendwann auch versucht, diese ganzen Videospielfiguren einzubauen. Also diesen Kyle Katarn, der ja aus dieser Dark Forces-Reihe imitiert wurde. Ja, der kommt auch aus Jedi Academy schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dark Forces war vor Jedi Academy. Echt? Okay. Ja, also Jedi Dark Academy Forces, war mein... Dark Forces ist das, was dann in Jedi Knight und Jedi Academy, ist ja der dritte Teil von Jedi Knight. Wobei, auch das ist ja witzig, Thrawn hat ja nicht nur in der Buchreihe eine Rolle gespielt, sondern Thrawn taucht auch in TIE Fighter auf. Dem Computerspiel. Da ist er Teil der Story. Und wann ist Heir of the Empire? Erben des Imperiums? Die Thrawn-Buchreihe ist Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen, meine ich. Erben des Imperiums. 1991. Ja. Gut, X-Wing ist erschienen? TIE Fighter war 94, glaube ich. Gut, dann, Okay. Ja, dann ist definitiv das Buch schuld. Ja, das Buch ist schuld, aber er hat dann tatsächlich eine Karriere gemacht über die Computerspiele und man hat dann er taucht dann ja in Rebels, das ist dann, glaube ich, sein kanonischer Auftritt, taucht er ja auch mit seinem Sternenjägerprogramm und dieses Sternenjägerprogramm verfolgt er auch schon in TIE Fighter, verfolgt er auch noch in TIE Fighter. Das ist tatsächlich eigentlich relativ witzig, wie viel Mühe man sich früher mit dem Kanon gegeben hat. Ich fühle mich gerade sehr nerdig. Aber wird er nicht schon in den letzten Staffeln von Clone Wars, der Serie, irgendwo sicherlich auch auftauchen? Ich habe Clone Wars und Rebels direkt hintereinander geschaut. Es kann sein, dass er schon in Clone Wars auftaucht. Aber er taucht auf jeden Fall in einer der beiden animierten Serien auf. Und in Rebels Rebels ist ja auch die Vorgeschichte im Prinzip zu Ahsoka. Genau. Ja. Und erklärt, warum Ahsoka danach auch nicht mehr irgendwo im gesamten Star Wars Kanon danach bisher zumindest auftaucht. Ja. Ja. Im Gegensatz zu Darth Maul, der plötzlich dann doch wieder irgendwo da war. Die Geschichte von Darth Maul unterhält mich immer unglaublich. Und sagen wir es mal so, das ist einer der Momente, wo das erweiterte Universe, das über die Filme hinausgeht, dem Charakter doch ein bisschen zumindest die Würde und den Respekt erweist, den er verdient hat. Weil was Episode 1 mit seinem Bösewicht gemacht hat, das war ja echt zum Heulen. So, jetzt die große Frage. War das nun Geek-Talk oder war das Nerd-Talk? Gemäß deiner zu Beginn vorgeschlagenen Definition war das Geek Talk. Weil Star Wars ist noch keine Wissenschaft. Ja, aber genau an der Stelle ist das Problem, wenn ich nämlich, also ich trage dir nochmal die Definition von Nerd vor, die fand ich so lustig. Ein Nerd ist eine Person, die sich leidenschaftlich und intensiv mit intellektuellen oder technischen Themen beschäftigt, oft mit einem tiefen Wissen und Interesse in Bereichen wie Wissenschaft, Technologie, Mathematik oder Popkultur. Ja, Nerds sind oft für ihre Detailverliebtheit, analytische Denkweise und Begeisterung für spezielle Interessen bekannt. Aber die Wissenschaft von Popkultur ist doch Soziologie und das war ja jetzt gerade kein soziologischer Deep Talk. Na, aber es war Popkultur. Ja. Deshalb würde ich das trotzdem auf Geek schieben. Also im Unterschied zu, es gibt ja den Donaldismus, das ist ja die wissenschaftliche Erforschung von Entenhausen und allen seinen Bewohnern, gibt es keinen Star Warsismus. Also Star Wars ist keine Wissenschaft. Es gibt aber die Jedipedia. Ja, und die Wikipedia. Und ich bin mir nie so ganz sicher, was die Quelle ist, der ich vertrauen soll. Und meistens stimmen sie beide nicht so ganz. Es gab vor vielen Jahren gab es einen Menschen, der hatte sich zur Aufgabe gemacht, Jedism so ein bisschen greifbar zu machen. Ja. Und der hatte tatsächlich eine komplette Webseite mit den Lehren der Jedi. Und hat da auch so ein bisschen philosophisch sich damit beschäftigt, wie sich dieses ganze Thema eben greifen lässt, welche philosophischen Konzepte dahinter möglicherweise stecken können und wie das möglicherweise adaptiv für Menschen sein könnte, einfach zu sagen, okay, es gibt keine Macht, aber hier hast du eine philosophische Darreichung und eine philosophische ethische Handreichung, wie du möglicherweise dein Leben gestalten kannst, nach diesen Regeln. Also im weitesten Sinne hat er sich religionswissenschaftlich mit dem Jediismus auseinandergesetzt und versucht, den zu systematisieren in Form eines Glaubens. Genau, und greifbar zu machen. Also einfach nur als Handreichung, wie du möglicherweise dein Leben gestalten kannst und sowas. Also so wirklich nett zusammengeschrieben. Einfach nur als philosophische Handreichung. Ja. Warum hat dieser Mensch dann irgendwann diese Webseite offline genommen? Weil der Jediismus eine doch recht zweifelhafte Religion ist, wo es darum geht, kleine Kinder möglichst früh von ihren Eltern zu trennen, damit sie in einem obskuren Orden so quasi, das hat so gewisse, wie hieß das, das so rote Khmer mäßig, da sind die ja auch aus ihren Familien rausgerissen worden und dann so in so Gemeinschaftsunterkünften so, wir sind eine große Familie mäßig erzogen worden. Da wäre ich auch skeptisch als Staatsschutz. Nee, diese Webseite wurde nicht vom Staatsschutz offline genommen, sondern von ihm selber. Und zwar wurde diese Webseite offline genommen, weil er ein Cis geworden ist. Nein, aber mit Sith hat es was zu tun. Dann erhelle mich. Ja, es kamen ganz, ganz viele Menschen. Also dieser Mensch hat einfach nur ein Denkangebot, ein Angebot zum Mitdenken gehabt. Ja? Müssen wir Tantiemen zahlen, wenn wir Denkangebot sagen? Kommt dann Katascha um die Ecke, weil ihr Podcast so heißt? Nee. Also auf jeden Fall hat er Denkanstöße und Denkangebote gegeben und Mitdenkangebote. Ja, dann nennen wir es Mitdenkangebote. So. Und daraufhin kamen aber ganz viele Menschen, die unter anderem Episode 3 gesehen haben. Ja. Und auch Episode 2. Ja. Und da gibt es ja diese Regeln mit den, ja, immer zwei, also auch Episode 1 ist da noch ein bisschen. Und es haben ihm dann tatsächlich Menschen sein Gästebuch vollgespammt und seinen Mail-Ordner. Und er solle doch bitte Fragen erklären, wie sich das mit den Sith verhält und wie die Sith in Abgrenzung von seinem Jedi-Ding sein. Und es gäbe doch immer zwei Jedi, zwei Sith und was weiß ich was. Und im Grunde haben ihn Menschen einfach nur zu Tode genervt, indem sie ihn die ganze Zeit auf Sith angesprochen haben. Oder gesagt haben, ja, sie sind ja Sith und haben ihm jetzt dann quasi den Krieg angedroht und was weiß ich was. Also mit anderen Worten, Menschen haben sich als dumm herausgestellt und haben gesagt, hallo, ich bin dumm und ich möchte dir das Leben versauen. Also, lass mich das kurz nochmal ausbuchstabieren, weil ich eine Referenz zur aktuellen Welt machen möchte danach. Wir haben jemanden, der sich mit Jedismus beschäftigt und eine Webseite zum Thema macht und über Jedismus spricht auf seiner Webseite. Und dann kommen Leute vorbei und sagen ständig, was ist mit den Sith, was ist mit den Sith, was ist mit den Sith, was ist mit den Sith, was ist mit der Regel der Zwei? Sag mal, seid ihr nicht diese gutmenschlichen Arschlöcher? Das ist ein sehr frühes Beispiel für eine politische Taktik, die man flooding the zone with shit nennt. Richtig. Da hat der Mensch dann einfach irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, wisst ihr was, es bringt hier nichts, weil egal, was ich hier veröffentliche und publiziere, es wird immer diese nervigen Fragen geben und es wird immer diese nervigen Mails geben und es wird immer Menschen geben, die mir mein Mailpostfach einfach zubomben, weil das hat er dann irgendwann auch erhalten. Er hat dann irgendwann einfach Mailbombing erhalten, weil er quasi nicht auf Fragen geantwortet hat, weil er nicht reagiert hat. Und natürlich, religiöser Fanatismus ist immer religiöser Fanatismus. Es kamen natürlich dann auch Leute um die Ecke, die wahrscheinlich überhaupt nichts mit Jediismus, Sith-Tum oder sonst irgendwas zu tun hatten, sondern einfach sich nur bemüßigt gefühlt haben, ihn religiös zuzumüllen. Weil sie einen anderen Glauben haben. Mit anderen Worten, selbst an der Stelle, wo einfach einer sagt, wisst ihr was, ich nehme jetzt mal diese lustige Religion aus einem Film und mach daraus einfach mal eine Webseite, die sich damit religiös einfach oder ja, spirituell beschäftigt. Es war ja noch nicht mal religionswissenschaftlich, sondern es war ja einfach nur spirituelle Beschäftigung damit. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, es gibt ein Wörterbuch für Klingonisch. Nicht nur ein Wörterbuch, ja. Ja, ja. Es gibt eine sprachwissenschaftliche Abhandlung darüber, wie Elbisch zu sehen ist. Also Tolkien selber hat daher schon ganz viel Vorarbeit auch mitgeleistet. Aber ja, es gibt Wörterbücher zu Elbisch. Man kann Elbisch lernen, man kann Klingonisch lernen. Man kann die Religion des Jediismus einfach mal sich spirituell mit beschäftigen. Oder konnte man, bis die Webseite offline genommen wurde. Das ist so dieses, gut, wir machen es kaputt. Das wäre, als würde, wenn jemand kommen würde und sagen würde, der Verein der deutschen Sprache, sagen würde, was, Klingonisch? Das brauchen wir nicht. Also, so eine Scheiße brauchen wir nicht. Der Witz ist, ich kann bei religiösen Fanatisten von real existierenden Religionen das ja sogar noch verstehen, weil da gibt es dann eine Religion, die tatsächlich, die sagt, ja, natürlich sind wir erfunden, aber wir funktionieren trotzdem. Das ist natürlich. Also an und für sich ist das ja die perfideste Attacke schlechthin. Das ist quasi so, das ist so klar, für so deutschtümelnde Deutsch ist irgendwie so eine Sprache, das saugt man mit der Muttermilch auf. Da ist natürlich auch jede Kunstsprache eine Attacke drauf. Deshalb, also, aber dass sich dann irgendwelche Sith-Kiddies da drauf stürzen, finde ich fast schon witzig. Gut, also. Jetzt haben wir ja ganz viel dargestellt, dass wir selbst durchaus auch nerdige Züge haben oder geekige Züge. Ich würde uns jetzt einfach mal als Nerds bezeichnen. Das ist keine Bezeichnung, die ich tatsächlich selber führe. Ich sage immer, dass ich Special Interests habe. Okay. Das ist wie Special Abilities oder was? Einfach, weil es ja tatsächlich im englischen Sinne ist ja special tatsächlich so dieses, wofür sich nur eine kleine Gruppe grundsätzlich interessiert. Und deshalb finde ich tatsächlich Special Interest keine so schlechte Bezeichnung für das, was ich pflege. Nischenthemen. Ja, ich habe tatsächlich so ein Problem mit den Menschen, die sich Nerd und Geek bezeichnen, weil da sehr viel in der Incel-Szene passiert und da möchte ich bitte nicht mit in einen Hut in einen Topf geschmissen werden. Deshalb pflege ich das nicht als Selbstbezeichnung. Huhu. Jetzt kommen noch diese Definitionsfragen, welchen Begriff man nimmt. Würdest du jetzt dann Gigi D'Agostino eher wegen La Mort Toujours Verarschung durch Nazis negativ sehen oder würdest du es eher mit Marty Fischer sehen, der aus Blablabla bla bla ein wunderschönes Nazis rausgemacht hat? Ich mochte die Nazis-Raus-Variante von L'Amour Toujours. Man muss zu Gigi D'Agostino sagen. Es ist Blablabla. Es ist Blablabla, bla bla, es ist nicht L'Amour Toujours. Es ist das erste okay. Ding von Gigi D'Agostino, das damals durch die Decke ging. Blablabla bla bla war das erste. L'Amour Toujours kam später erst. Für mich ist Gigi D'Agostino tatsächlich einfach in erster Linie ein großer Künstler, der die Musik meiner Jugend maßgeblich mitbestimmt hat. Und The Riddle kann ich wahrscheinlich immer noch komplett mitpfeifen. Ja, gut, auch wenn das in meiner Jugend nie Kershaw war. Aber ich kenne es auch von Gigi. Deswegen, ich mag es auch von Gigi übrigens. Dementsprechend. Ja, jetzt haben wir ganz viel Positives aber über Nerds und Geeks gesagt. Ja. Jetzt könnte man ja denken, und bei Big Bang Theory sind es ja auch die Helden, jetzt könnte man ja denken, Nerds sind eigentlich in der Gesellschaft total angekommen und total, also gerade in einer vielfältigen, bunten Gesellschaft sind Nerds ja durchaus das Nonplusultra und total gern gesehen. Dem ist aber gar nicht so. Weil, wenn du so einen Nerd hast, der in einer großen Gruppe, so eine großen Gruppe, die eben einfach nicht mit diesen Nischenthemen zu tun hat und nicht, und auch einen anderen Humor hat möglicherweise, dann hast du das Problem, spätestens wenn du Nerd bist und ein bisschen extrovertiert, dann stößt du eigentlich relativ schnell auf Grenzen, weil natürlich dein Humor vielleicht gar nicht ankommt. Ja, was, glaube ich, ein Missverständnis zugrunde liegt, weil, also wenn wir Big Bang Theory nochmal nehmen, da ging es ja nie drum, dass die Jungs so so genommen wurden, wie sie sind, sondern die Geschichte von Big Bang Theory ist ja auch irgendwie eine stückweise Normalisierung der Jungs. Also der Sheldon, ja, sie sind einfach, sie bleiben ja einfach in ihrem Kosmos. Der Sheldon am Anfang ist ein schwieriger, nicht sonderlich sympathischer Charakter, und damit die Serie funktioniert, musste er im Laufe der Zeit tatsächlich einfach auch sozialkompatibler werden. Genau. Und es ist die Erfolgsgeschichte von letzten Endes, in dem Fall ist es keine Heteronormativierung, aber es ist ein ähnlicher Prozess. Es geht da es geht darum, dass Menschen in die Normalität reingedrückt werden am Ende, um Anerkennung zu bekommen. Also deshalb ist tatsächlich Big Bang Theory gar keine so coole Serie. Genau, das ist nämlich das Problem. Im Grunde erzählt nämlich Big Bang Theory die Geschichte von vier Nerds-Geeks, die sich dann am Ende des Tages eigentlich vervielfältigen, denn es gibt ja noch Will Wheaton, der ja eigentlich auch noch reinrutscht, erst als Evil, aber dann sich eigentlich auch als Nerd rausstellt. Dann hast du diesen Freund von denen, der auch ständig irgendwie reinrutscht noch. Dann hast du diesen nicht nur den Comic-Book-Guy, sondern du hast noch den etwas stänkerigen, der sich dann auch Forschungszeit in Räumen erschleichen Kripke. Möchte. Kripke, genau. Der auch ein Nerd-Geek ist. Dann hast du diesen Geologen-Fuzzi, der auch ein Geek-Nerd ist. Und plötzlicherweise stellen sich ja dann auch Bernadette mehr oder weniger als halbe Nerdine heraus. Sheldons Angebetete ja sowieso. Ja, also tatsächlich. Die einzige, die da so ein bisschen rausfällt, ist Penny, und selbst die verfällt ja im ersten Augenblick, wo sie ein MMO in die Finger kriegt, eigentlich auch der Tatsache, dass sie sagen: Ja, warte mal, stopp mal, boah, geil! Also, schwierig. Ja, Penny ist tatsächlich der Punkt, wo sich die ganze Serie hinbewegt, deshalb, wie gesagt, sehe ich das immer mit so ein bisschen Stimmung. Tatsächlich der einzige, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, also Raj ist eigentlich der Einzige, der so ein bisschen die Gegenbewegung macht, und dessen Beziehung zu Cinnamon, zu seinem Hund, ist dann auch schon wieder, wo man sich so die Frage stellt, weiß ich nicht, ob ich das so gut finden soll, Freunde. Gut, aber es gibt tatsächlich Probleme mit Nerds eigentlich. Nein. Doch, natürlich. Das nimmst du bitte sofort wieder zurück. Es gibt ein Problem mit der Gesellschaft. Gut, die Gesellschaft hat Probleme mit Nerds. So sehr sie durch solche Serien wie Big Bang Theory und Co. eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind als Thema, so sehr sieht die Gesellschaft sie dann doch immer noch als Problem scheinbar. Naja, also die Serie, das ist ja ein Stück weit das, was ich meine. Die Serie macht sie ja tatsächlich auch zu Objekten. Sie sind ja keine Subjekte in dem Sinne, sondern man lacht ja über sie, nicht mit ihnen. Also die meisten Menschen verstehen, glaube ich, die Witze, also selbst ich komme nicht auf jeder Ebene mit, aber ich glaube, so ein 0815-Mensch, der vielleicht mal die Star-Wars-Filme im Kino gesehen hat, der kommt bei der zweiten Ebene der meisten Witze schon gar nicht mehr mit. Ja, das ist definitiv. Ja, genau, das ist die Schwierigkeit, wenn du diese Witze nämlich tatsächlich in deinem realen Leben um dich rum erzählst und nicht in diesem Kontext bist, was man ja erstmal abtesten muss. Man muss ja immer erstmal schauen, wo befinde ich mich, funktioniert welcher Humor funktioniert nicht. Also keine Ahnung, Gamer-Humor ist ja normalerweise etwas, was normalerweise funktionieren sollte. Gamer-Humor sollte man bitte außerhalb seines Chats nicht ausleben, kommt nicht so gut an. Ich würde gerade sagen, aber darauf hinzuweisen, dass Hamster nur, schon allein deswegen nicht in die Mikrowelle gehören, weil viel zu viel Kalorien, kommt glaube ich nur bei Menschen an, die wirklich Maniac-Menschen gespielt haben und auch nur auf verschiedenen Plattformen, auf gewissen Plattformen, denn es waren gar nicht auf allen Plattformen dieser Witz war drin. Und Kettensägenbenzin ist natürlich auf dem Mars, dementsprechend kannst du es gar nicht in Maniac Mansion verwenden, weil es ja auf dem Mars steht, das Kettensägenbenzin. Ja, das sind natürlich so super spezifische Witze, aber Humor, also klassischer Nerd-Humor an sich funktioniert ja auch schon nicht. Und das ist irgendwie etwas, wo ich immer noch überrascht bin, dass das gesellschaftlich, dass das wirklich so im Sinne von, du pass auf, ich verstehe deinen Humor nicht. Dieser Ansatz kommt nicht, sondern das ist so ein Rebound-Effekt. Irgendwann hörst du, dass über dich gesprochen wird, dass dein Humor nicht ankommt. Ich finde das so herrlich. Wenn du also quasi über Menschen hörst, also man hat ja mit Menschen zu tun. Und wenn Menschen einem erzählen, dessen Humor verstehe ich so überhaupt nicht, dann sitzt du dran und denkst so, okay, was soll ich diesen Menschen jetzt eigentlich mitteilen? Also klar, dem Menschen, dessen Humor nicht verstanden wird, kannst du mitteilen, ey, du pass mal auf, über dich wird gelästert. Aber was sagst du? Also stell dir vor, morgen kommt eine Kollegin zu dir und sagt, boah, hier, der Michael. Ja. Ich verstehe dem seinen Humor nicht. Ja. Dann was sagst du dumm? Ich verstehe ihn. Ja, aber möglicherweise verstehst du seinen Humor auch nicht. Weil er halt speziell ist. Aber du würdest ihm wahrscheinlich sagen, du pass auf, dein Humor ist ein bisschen speziell. Ich würde mit Michael, glaube ich, nicht reden, wenn ich seinen Humor nicht verstehe. Okay. Naja, also ich würde ihm wahrscheinlich sagen, dass das nicht witzig ist, keine Ahnung. Ich würde ihn fragen, warum das witzig ist, wenn ich nicht drüber lachen kann. Und wenn es mir dann erklärt, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann peinlich, und ich es immer noch nicht verstehe, würde ich irgendwann peinlich berührt weggehen. Also. Ja, siehst du mal, das ist aber deine soziale Ader und deine selbstkritische Ader. Das ist ja das Problem. Du bist halt nur ein ganz minimaler Teil dieser Gesellschaft. Ich bin die Gesellschaft. Ich meine, wir können natürlich darüber sprechen, was Nerds tatsächlich für Probleme mit sich bringen. Mangelnde Körperhygiene. Nein, das stimmt doch gar nicht. Warst du schon mal auf einer Star Trek Convention? Nein, zum Glück nicht. Dann darfst du auch nicht über mangelnde Körperhygiene unter Nerds sprechen. Und nicht über deren verzweifelten Versuch, es mit Deo zu übertünchen. Das hat das Ganze noch schlimmer gemacht. Das war die schlimmste Con aller Zeiten. Magst du drüber reden? Es gibt bei Cons ja immer Goodiebags. Und ja. Es gab eine Con, die war dann auch relativ spät im Jahr. Die war schon im Juni, glaube ich. Und es war relativ warm. Und man muss jetzt über Cons jetzt nicht unbedingt nur wissen, dass da lauter Nerds sind, sondern die Tatsache, dass die kostümiert sind und die meisten dieser Kostüme aus Polyester sind, also aus irgendeiner Art von Kunststoff, der sowieso schon einen gewissen Eigengeruch hat, und dann entwickelt der Mensch, wenn er den ganzen Tag bei kuscheligen 30 Grad durch die Gegend läuft, halt auch nochmal eigene Gerüche. Und dann gab es, wie gesagt, in diesen Goodiebags gab es Axe-Deo. Und weil Nerds ja sehr rücksichtsvolle Menschen sind, haben sie gedacht, ja, ich weiß, dass ich so ein bisschen stinke, und das kann ich ja so ein bisschen Deo auftragen. Und das haben alle mehrere tausend Menschen quasi in diesem Hotelkomplex getan. Und dass da niemand gestorben ist. Mit dem gleichen geologischerweise. Ja, und dass da niemand gestorben ist, das grenzt bis heute an ein Wunder. Okay, also mit anderen Worten, du möchtest eigentlich dem Marketingverantwortlichen die Schuld geben und nicht den Nerds. Ja doch, die haben sich ja damit eingesprüht. Die haben ja diese Entscheidung bewusst getroffen, obwohl es Axe war. Okay, lass uns mal über die Probleme, die Nerds tatsächlich verursachen, sprechen. Hau raus. Und zwar, eins der größten Probleme, die du mit Nerds hast, ist Teamarbeit. Denn die Vorliebe für eigenständiges Arbeiten und tiefe Konzentrationen sind natürlich nicht unbedingt das, was teamarbeitsförderlich ist. Ich sag mal so, also vier Nerds mit einem ausgeprägten Organisationsgenie gepaart ist, der gelernt hat, Ansagen zu machen, ist gar nicht mal so blöd. Ja, aber du hast vier Nerds in deinem Beispiel und nehmen wir mal einen Nerd und vier, keine Ahnung, kommunikative, extrovertierte. Ja, dann hast du aber die übliche Situation, dass die ganze Zeit an der Kaffeemaschine stehen und der Nerd das A im Team ist. Aber das ist ja der Normalzustand in deutscher Teamarbeit. Das A in Teamarbeit? Naja, du weißt, wofür Team steht? Toll, ein anderer macht. Genau, und er ist der andere. Ah, okay. Logischerweise Realitätspläne und Perfektionismus. Also das könnten durchaus auch Faktoren sein, die bei Nerds so ein bisschen schwierig sind, weil Perfektion ist ja heutzutage gar nicht mehr gefragt. Ja, aber Perfektionismus ist ja jetzt kein spezifisch nerdiges, kein spezifisch nerdiger Charakterzug. So, das war das Wort. Nee, aber es ist ein definierender Charakterzug. Also der Perfektionismus ist ja schon so ein bisschen nerdy. Ich würde nicht sagen, dass alle Nerds, also das ist auch schon wieder das Problem mit den Pauschalisierungen. Nerds sind ja auch tatsächlich nur in gewissen Beziehungen Perfektionisten. Sie haben ja, also wenn wir mal den Klischee-Nerd nehmen, wenn wir uns mal darauf einlassen, dass es den gibt, hat der ja kein Bestreben, seine sozialen Fähigkeiten zu perfektionieren, sondern eher so im Gegenteil. Die meisten von denen hocken ja eher an Plänen, wie sie den Rest der Menschheit auslöschen können. Ja. Stimmt. Also. Aber damit hast du auch, dieses Problem mit dem Auslöschen ist ja auch schon wieder so ein Ding. Du kannst quasi nicht mit dem Wunsch, andere auszulöschen, in ein Team gehen, oder? Also du kannst ja deine Bestimmung kann ja nicht sein, okay, wir starten hier zu zehnt und bis es Schwund ist immer, also am Ende überlebt zumindest einer. Kennst du das Spiel Werwolf? Ja. Das ist das Grundprinzip dieses Spiels. Okay. Ja. Among Us heißt es für die modernen Gamer. Ah, stimmt. Das Among ist ja. Us. Ja, bei uns früher hieß das Werwolf. Gut. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Hast du The Cube gesehen? The Cube. Nein, nicht The Puke, sondern The Cube. Cube, also der Kubus. Cube, das ist dieser, wo man sich tatsächlich drüber streiten kann, was das genretechnisch ist. Ich habe es immer unter Science Fiction klassifiziert. Dieser Würfel, wo man von Raum zu Raum huscht und in den Durchgängen böse Auslöschungsoptionen herrschen. Genau, am Ende überlebt der Behinderte, wenn ich es richtig weiß. Ich weiß nicht mehr, wer überlebt. Ich weiß, dass ich den Film großartig fand. Und dann gab es noch Cube Squared und dann gab es, glaube ich, noch einen dritten Teil. Ich fand den Film irgendwie langweilig, aber ich fand dieses... Ich finde Filme, in denen die Prämisse ist, du wachst auf in einem Kubus und musst überleben. Irgendwie seltsam. Ich fand auch diesen... Also es gibt auch diesen Film, wo du mit diesen verschiedenen Ebenen... Ja. Und jede Nacht wechselt die Ebene. Und es fährt von oben nach unten ein Aufzug. Und dieser Aufzug bleibt immer an einer Stelle kurz stehen. Dann kann man sich was zum Essen nehmen und dann fährt er weiter nach unten. Und im Laufe der Zeit wird natürlich dieser Aufzug weniger und unten kommt eigentlich nichts mehr an. Okay. Und im Grunde kann es natürlich jederzeit sein, dass du oben weiter oben bist, oder es kann sein, dass du weiter unten bist. Und je nachdem, wie sehr du dann unten natürlich nichts mehr abkriegst, wirst du natürlich oben, wenn du weiter oben bist, auf einmal dann gieriger werden, weil du dann ja selbst überhaupt überleben möchtest und gucken. Auf der anderen Seite hast du natürlich diese soziale Frage hier: habe ich jetzt genug zum Essen für mich, oder gönne ich mir all das Beste und horte sogar noch ein bisschen was? Auf das die unten weniger haben. Also so ein bisschen sozialkritisch. Auch das beginnt übrigens mit der Prämisse, du wachst auf und bist in dieser Situation. Ja, also letzten Endes ist das ja eine Variante vom Schleier des Nichtwissens als Gedankenexperiment. Also. Ja, ich sag nur so, solche Filme sind mir immer ein bisschen suspekt. Ich brauche schon dieses Milgram-Experiment Vorgeplänkel mit: Du wirst für ein wissenschaftliches Experiment herangezogen. Ja, wie gesagt, das ist also letzten Endes ist das auch so wie Matrix. Das ist der Versuch, philosophische Gedankenmodelle popkulturell zu erklären. Ja, aber bei Matrix ist ja nicht, du wachst auf und bist in dieser Welt. Sondern diese Welt existiert. Moment, was passiert mit Neo bitte? Irgendwann, er wacht auf und ist in dieser Welt. Ja, aber er ist ja nicht davor irgendwo aus dem Nichts, sondern er ist ja quasi auch schon am Tag davor in dieser Welt. Er ist einfach mal irgendwie in dieser einen virtuellen Welt und dann wacht er in dieser anderen auf, von der wir auch nicht wissen können, ob sie nicht doch auch virtuell ist. Denk mal drüber nach. Ja, als der Merowinger in Matrix aufgetaucht hat, habe ich als nächstes gesagt, okay, dann kommt Karl der Große als nächstes um die Ecke. Ich habe den zweiten Teil vor einigen Jahren, vor 2 Jahren, oder nee, letztes Jahr habe ich ihn nochmal geschaut, und ich finde tatsächlich, dass es der Matrix-Teil ist, der am besten gealtert ist, weil es einfach ein solider Actionfilm immer noch ist. Ich fand den ersten auch schon als Actionfilm relativ gut. Ja, aber der erste hatte halt sehr viel neu eingeführt, und da fand ich ihn jetzt. Und der ist dann mit dieser Pseudo, der hat dieses pseudo-intellektuelle Geseiere von Morpheus einfach, und das nervt dann doch irgendwie. Also das ist, der war für seine Zeit schon gut, aber der lockt heute auch niemanden mehr hinterm Ofen hin. Wobei, und Matrix 2 kannst du im Prinzip immer noch fürs Popcorn-Kino genauso wieder machen. Okay, ich hab natürlich auch ein bisschen recherchiert und auch mal nachgeschaut, übrigens zum Thema Nerds jetzt zurück, ja. Was denn auch noch so ein Thema bei den Nerds ist. Und das Problem ist der Widerstand gegen Veränderungen, weil sie sich quasi in ihrem Bereich so expertisemäßig auskennen, sind sie angeblich gegen Veränderungen. Was ich so überhaupt nicht verstehe, weil die hohe Intelligenz der meisten Nerds, die ich kenne, ist eigentlich auch meistens hochadaptiv. Das heißt, auf Deutsch, die meisten neuen Systeme werden eigentlich meistens von den Nerds in der Clique erst verstanden, weil sie sich den ganzen Scheiß nämlich auch im Notfall draufschaffen können und eben nicht die konservativen Nasen sind, die sagen, nee, bitte kein neues System, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Sondern meistens, die meisten Nerds, die ich kenne, sind meistens so Tech-Geeks, die meistens sogar den neuesten Scheiß am ehesten kennen. Im technischen Bereich. Wenn plötzlich anfangen, alle mit Röcken rumzulaufen, dann werden sie, wenn sie nicht gerade Rock-Nerds sind, doch eher angewidert das Gesicht verziehen. Bezugssystem. Ich glaube, klamottentechnisch sind die meisten Nerds so nicht massenkompatibel. Ja, das kommt noch hinzu. Aber trotzdem, das bezieht sich ja, du musst gucken, konservativ bezieht sich auf Bezugssysteme jenseits ihre Expertise. Wobei, wenn ich mir so manche Star Wars Nerds der alten Schule und ihren epischen Hass auf die Episoden 1 bis 3 anschaue, dann gibt's da auch einen gewissen Hass auf Veränderungen. Und wenn wir mal Gamer nehmen als eine Variante von Nerd, was die zum Thema weibliche Videospielcharaktere zu sagen haben, da müssen wir ja, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren, oder? Moment, reden wir von Nerds oder reden wir von Incels? weil ich glaube, genau da haben wir genau das gleiche Problem, dass du quasi so einen bescheuerten Incel-Einfluss hast, also so einen gewissen seltsamen Männlichkeitsfaktor, während, ja, ich meine, die meisten Nerds fanden Lara Croft, glaube ich, relativ tutti. Und mal ganz ernsthaft, es gibt einen Grund, warum weibliche Rüstung mit extrem hohen Rüstungswerten relativ wenig Körperbedeckung bedeutet, trotz allem. Lass mich präzisieren, es gibt eine gewisse Art von weiblichem Charakter, der geduldet wird, aber sobald diese Person einen eigenen Charakter entwickelt, wird es schon wieder schwierig. Ich glaube, da hast du aber auch nur pubertierende... Ich glaube, die meisten modernen denkenden Nerds dürften nicht so richtig Schwierigkeiten haben mit weiblichen Charakteren. Das Problem ist, dass es davon nicht unbedingt so viele gibt, weil tatsächlich die Nerdkultur von der Incel-Kultur ja jetzt nicht so leicht zu trennen ist. Ich kann ja mal für mich sprechen. Ich fand es witzigerweise immer sehr, sehr witzig in Spielen, in die weibliche Rolle zu kommen und teilweise sogar als weibliche Rolle Nachteile zu haben, weil die Gesellschaft, in der dieses Spiel spielt, tatsächlich Frauen benachteiligt. Und wenn du dann merkst auf einmal, okay, du hast echt ein Problem, weil das ist das sind Nachteile, dann hast du da tatsächlich einen Faktor, der dafür spricht. Also sich auch mal damit zu beschäftigen. Weißt du, ich meine? Ja, es setzt voraus, dass der Mensch an Perspektivwechsel interessiert ist. Die meisten Nerds, die aber mit tiefem Interesse an sowas unterwegs sind, dürften aber auch nicht unbedingt meine also, Erfahrung. Ich glaube, wir müssten Incels und von Nerds tatsächlich an der Stelle trennen. Und dann ist natürlich dieses interessante diese soziale Anpassungsproblematik dürfte sich auch in Führungsetagen dann tatsächlich schwierig machen, dass du als Nerd überhaupt in diese Führungsposition kommst und dann aber auch Delegierungsschwierigkeiten hast. Also ich bin da ganz ehrlich, manche Aufgabe gebe ich auch sehr, sehr ungern ab. Nicht, weil ich nicht genügend zu tun habe, sondern dann weiß ich wenigstens, dass es sauber und gut und richtig gemacht wird, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Von dem Gedanken habe ich mich mit Entdeckung des Pareto-Prinzips verabschiedet. Ja, ich auch teilweise. An einigen Stellen habe ich dann... Also ich habe auch letztens... Ich wurde mal gefragt, ob mir eigentlich das Schreiben im beruflichen Kontext fehlt. Und ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht, weil die Kunst, ein weißes Blatt mit einem richtig fetzigen, guten Text zu füllen, ist ja meistens gar nicht gefragt. Meistens geht es ja darum, dass das Textblatt am Ende mit einem Text gefüllt wird, der, keine Ahnung, SEO-tauglich ist oder der werblich gut klingt oder andere Zwecke erfüllt. Aber so einen richtig fetzigen, guten, kreativen Text will man ja an vielen Stellen gar nicht. So mit Pointierung und Witz und Esprit und... Ja, also so Dinge, die man von mir eigentlich bisher im Internet lesen konnte. So pointierte Tagesausflüge in die Welt des Wahnsinns. So Dinge, die wir im Mitmach-Blog, der übrigens immer noch nicht wieder existiert, damals auch von mir ja meistens kamen. Ja. Sowas schreibt man nicht. Nein, als Texter schreibt man es meistens, ich habe es für mich Gebrauchspoesie genannt. Ja, deswegen, nee, es fehlt mir im beruflichen Kontext zum Beispiel witzigerweise gar nicht. Und da habe ich auch ganz entspannt, das kann ich auch ganz entspannt delegieren, zu sagen, ach, nö, ich muss den Text gar nicht selber schreiben. Wenn den irgendwer anders schreiben möchte, nur zu, habe ich keinen Schmerz. Also so dieses, nö, das geht. Ja. Gut. Ich meine, das waren jetzt natürlich alles Verallgemeinerungen. Es gibt ja auch extrovertierte Nerds, es gibt ja auch, keine Ahnung, Nerds, die total soziale Fähigkeiten haben. Man nennt sie auch Psychopathen. Ja, wirklich. Ja, also der Psychopath ist halt ist in den meisten Fällen ein Nerd aus der Definition, der tatsächlich zusätzlich gelernt hat, Sozialität zu simulieren. Zu simulieren oder teilweise auch zu partizipieren? Ich würde sagen, beim pathologischen Fall des Psychopathen, also wenn wir über das Krankheitsbild sprechen, dann ist das in der Regel tatsächlich Simulation von Sozialität, weil die haben ja, also da ist nicht viel mit, ich denke, zur Sozialität gehört sowas wie ein moralisches Gerüst mit Anerkennung des Gegenübers als gleichwertig und sowas, das kommt da mehr oder weniger nicht vor. Also der Psychopath objektiviert ja seine Umwelt. Also das, was er im Prinzip häufig erleben durfte in seiner Karriere als Nerd, das macht er ja mit allen anderen dann auch. Im Rahmen seiner Möglichkeiten vermutlich, weil du kannst es ja gar nicht alles mal erlauben. Also du kannst ja gar nicht alle hinrichten. Irgendwer muss ja die Brötchen backen. Das kann ja nicht jeder auch noch selber die Brötchen backen. Ja. Also den Bäcker lässt du zum Beispiel leben. Warum? Wie gesagt, irgendwer muss ja die Brötchen aufbacken. Kann man ja auch einen Roboter für erfinden. Ja, aber die muss ja irgendwie reparieren. Also spätestens da hast du dann auch wieder einen menschlichen. Nicht jeder Psychopath ist ein Mörder. Okay. Mal was ganz anderes. Du hast doch Geschichte studiert. Ja. Was kannst du über die Seevölker erzählen? Über die Seevölker? Ja, so 12. bis 8. Jahrhundert vor Christus. 12. bis 8. Jahrhundert vor Christus. Du meinst Phönizier und so was? Wenn die Phönizier Seevölker sind, cool, okay. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Hast du ChatGPT gefragt, was ein typisch nerdiges Thema ist, oder was? Nein, Seevölker sind die Jungs und Mädels, die irgendwie das Ende der Bronzezeit irgendwie eingeleitet haben. Die haben Ugrit und Ägypten in Schutt und Asche teilweise gelegt und... Also ich möchte an dieser Stelle mich distanzieren. Ich habe Ägypten nie in Schutt und Asche gelegt. Okay, an dieser Stelle... irgendwelche Inseln-Nerds am Ende wieder. Also ich wollte mich einfach nur mal mit dir über das Thema Nerds unterhalten, weil ich stoße immer witzigerweise an genau solche Geschichten, nämlich dass tatsächlich Leute über andere Leute sagen, ja, irgendwie verstehe ich deren Humor nicht. Und du denkst so, ja, das könnte daran liegen, dass er einen Nerd-Humor hat, dieser Mensch. Es könnte daran liegen, dass er, keine Ahnung, popkulturell in anderen Sphären unterwegs ist und, keine Ahnung, vielleicht nicht Mario-Bart-Humor teilt oder sowas. Und seine allgemeinen Themen halt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Familie, Carport und ja, die nächste Ausbaustufe der Kiesauffahrt. Was ich meine? Ich weiß voll, was du meinst. Eben. Pass mal auf, wenn ich den Leuten ihr Fußballthema wegnehme. Wie dann der Busch brennt. Ja, Fußball. Auch ein schönes Thema. Wenn du Menschen erklären musst, dass du 1860-Fan bist. Wie? Ja, dritte Liga. Ach, du bist aus München? Nein. Was? So viel zum Thema Fußball-Nerds. Wie die Leute gucken, wenn ich ihnen erkläre, dass Fußball langweilig ist. Kann man so und so sehen. Nee. Also wenn du so manche Europameisterschaftsspiele in Erinnerung hast und England so, keine Ahnung, 90 Minuten nicht mitspielt und dann in der letzten Minute noch ein Tor schießt und dann in der Verlängerung noch eins direkt danach nachlegt, so im Sinne von 2 Minuten Fußball spielt und der Rest des Spiels war's dann, ja, dann kann es langweilig sein. Ja. Aber die Europameisterschaft ist ja zum Glück schon lange her. Genau. In diesem Sinne, das Teilende wird euch jetzt noch ein bisschen was über die Phönizier erzählen, was er da halt noch so weiß. Und ich bin an meiner Stelle schon wieder raus, empfehle mich und freue mich natürlich, wenn ihr uns ganz, ganz, ganz, ganz weit transportiert. Also wir könnten ja so eine Nerdwelle machen. Jeder Mensch, der da draußen, der sich als denkendes, empfindsames Wesen wahrnimmt, nimmt jetzt einfach mal so sein Herz in die Hand und empfiehlt diesen Podcast einfach einer weiteren Person. Also jeder, der das jetzt hier hört und denken kann, empfiehlt ihn einfach mal weiter. Und jeder, der ihn empfohlen bekommen hat, empfiehlt ihn entweder auch weiter oder schreibt eine nette Rezension auf, keine Ahnung, wo sind wir denn alles? Auf Apple, auf Spotify, ja. Da kann man, glaube ich, ganz gut Rezensionen hinterlassen, 5 Sterne geben, Daumen hoch, uns irgendwo folgen, uns liebe, nette Mails schreiben, Ideen, Gedanken teilen mit uns. Und Für alle, die natürlich viel zu viel Geld übrig haben, patreon.com/dieelitepodcast und ja, freut euch jetzt auf das Impulsreferat Phönizier von Dr. Geschichte Zeilenende. Dr. His Zeilenende. Dr. Phil, tatsächlich, wenn man in Geschichte promoviert ist. Dr. Phil, das Gute, wenn man Geschichte studiert hat, ist ja, dass man nicht in jedem Geschichtsthema ein Nerd sein muss, sondern in manchen Themen umso nerdiger. Und glücklicherweise war mein Nerd-Thema nicht die Phönizier, deshalb habe ich davon gar keine Ahnung. Und ich hätte euch jetzt ganz viel über hochmittelalterliche Papsturkunden erzählen können, aber die Chance hat der Ossif Sidi leider verstreichen lassen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.